Nein, nicht. Verschließ dein Herz nicht dem, wie du fühlst. Träum, fürcht nicht, dass du es nie erfüllen wirst. Schließ deine Augen, stell dir vor uns zwei allein nur noch einmal. Lass uns glauben, der Moment bleibt für immer da. Berühre mich so, wie wir früher es getan. Oh, ich weiß, heute Nacht könnte sein, was ich kann von dir haben. Von nun an wirst du bei ihm sein, anstatt hier bei mir. Darum heute Nacht lass die Erinnerung hier. Zum letzten Mal halt mich jetzt, mein Nicht, und sag kein Wort, halt mich nur fest. Und ich werd wissen, wenn du bist fort, dann für immer bleiben wir zusammen, für immer in Liebe. Was sagst du, wenn Worte nicht genug? Zeit wird freundlich sein, wenn wir getrennt. Deine Tränen, sie haben keinen Platz in deinem Herz. Ich wünsch dich, ich könnt dir sagen, wie ich dich vermiss, wenn du bist fort. Meine Liebe zu dir besteht für immer fort und fort. Drum halt mich jetzt, mein Nicht, und sag kein Wort, halt mich nur fest. Versuch es zu verstehen, dass ich hoff, du endlich fandst, wonach gesucht du schon so lang. Und doch werd ich nicht mehr da sein dann, ich werd dich immer lieben. Sag jetzt kein Wort, halt mich nur fest, und ich werd wissen, wenn du bist fort, dann für immer bleiben wir zusammen, für immer in Liebe. Was sagst du, wenn Worte nicht genug? Was kann ich sagen, wenn meine Worte nicht genug?